Lateinisch heißen sie Aviculariidae. Es sind Vogelspinnen. Pass auf, die sind irre giftig. Und noch etwas hatten wir getan. Mehr oder weniger auf gut Glück. Denn wir kannten ja den Wirkungsmechanismus von Tilmore im Einzelnen nicht. Wir hatten die Darbietungsfrequenz der tachystoskopischen Muster, die Tilmore-Frequenz, verdoppelt. Du lässt dir unsere Art zu lieben etwas kosten. Das mit den Informationen von Sauro bringt dich um dein ganzes Geschäft, süße Amantha. Kein Mensch wird mehr deine Disketten kaufen. Wir lassen es über alle Medien verbreiten. Irrtum. Medien und Aufklärung spielen überhaupt keine Rolle. Das Geschäft floriert wie nie zuvor. Mit dem Tilmore Cyberspace ist es genauso wie seinerzeit mit Koks, Heroin und AIDS. Nur mit dem Unterschied, dass es bis jetzt kein Gesetz gegen Tilmore gibt. Aber darum geht es gar nicht mal. Ich habe Super Cyberspace eingegeben. Du bist eine der Glocken von Notre Dame de Paris. Da unten ist Paris. Ich schwebe. Ich fliege. Oh Gott, Mario, ich fliege. Die Stadt. Arc de Triomphe. Die Seine. Das Land. Die Alpen. Dort ist das Meer. Oh, das Meer. Oh, Mario. Ich liebe dich. Wir machen keine Gefangenen. Ich werde dich erschießen lassen. Oder nein. Ich mache das gleich selber. Wir lieben uns doch. Amantha. Auf unsere Art. Unsere Liebe schließt den Tod mit ein. Er ist die letzte Möglichkeit unserer Liebe. Die Schlussapotheose. Achtung, Mario. Schau mir in die Augen, Liebes. Wer den? Ich bin es, Amantha. Ich muss dich sprechen. Du tust es soeben. Aug in Aug. Sag mir, wo du bist. Oh nein. Du sagtest Aug in Aug. In Cyberspace-Konferenzschaltung. Noch ist unsere Geschichte zu heiß. Amantha war in die Falle gegangen. Sie hatte die von uns präparierte Diskette benutzt. Schon ihr Telefonanruf bewies, dass die Verdopplung der Suchtfrequenz offensichtlich Wirkung zeigte und Amantha auf dem besten Wege war, in ihre alte, hörige Hassliebe zurückzufallen. Schön, dich wiederzusehen, Mario. Unsere Interessen sind einander endlich begegnet, wenn auch nur in Cyberspace-Konferenzschaltung. Vorerst. Du dort, ich da. Aber wir können einander sehen, hören, spüren, anfassen. Das ist wenigstens etwas. Unsere Interessen sind grundverschieden. Du jagst mich. Du möchtest wissen, was es mit Tilmore auf sich hat. Du möchtest deinen Erfolg bei der Foundation. Nichts weiter interessiert dich. Aber ich möchte dich. Nichts weiter, Mario. Dich. Nur dich. Für immer. Vergiss alles, was war. Ich liebe dich. Ich begehre dich. Ich brauche dich. Es geht nicht mehr ohne dich. Was hast du nur mit mir gemacht? Hast du was mit mir gemacht? Anyway, egal. Hier ist eine Tonbandkassette. Sie gehört dir. Hör dir die Kassette an. Tu damit, was du willst. Wenn du sie gehört hast, weißt du, dass es mir ernst ist. Todernst, Mario. Und dann komm. Andromeda. Panther. Ozean, Sakrament, Rose, Appendizitis. Was soll das? Rembrandt, Azalee. Was Nikotin. Soll das, Verdin? Es ist ein neuropsychologisches Tango. Experiment, Mrs. President. Der Mitschnitt Omega. Einer Kassette, die Amantha mir zugespielt hat. Skat, Matterhorn, Liebe. Die Tonhöhe zeigt die elektrische Gehirnspannung der Versuchsperson an. Die Versuchsperson wird angewiesen, auf Blumennamen im Text zu achten. Während die Versuchsperson auf diese Worte wartet, steigt ihre Gehirnspannung an. Kommt der erwartete Begriff, bricht die Spannung zusammen, um sodann erneut anzusteigen. Einstein. Diese Reaktion ist unwillkürlich. Und der Zusammenbruch der elektrischen Erwartungsspannung im Gehirn kann willentlich nicht beeinflusst werden. Wir haben hiermit die Möglichkeit eines objektiven Einblicks in das innere Erleben des Menschen. Das ist fürchterlich. Das Experiment in dieser primitiven Form zeigt, dass es mit Hilfe der Erwartungsspannungsanalyse möglich ist, die Muttersprache eines Menschen gegen seinen Willen und damit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation zu identifizieren. Nicht nur zu einer Nation, nein, auch zu einem nationalen Dialekt. Last not least, zu einer Berufsgruppe, zu einer Firma und so weiter. Sagt Ihnen das Wort Sierpinski etwas? Nein. Sie werden auf dieses Wort keine Reaktion zeigen. Für den Mathematiker allerdings ist das Sierpinski-Dreieck ein fester Begriff. Er wird darauf reagieren und seine Zugehörigkeit zur Menge der Mathematiker ohne seinen und auch gegen seinen Willen offenbaren. Sagt Ihnen der Name Sinclair Grove etwas? Nein. Sinclair Grove war ein erfolgreicher Golfer. Jeder Golfer kennt ihn und wird darauf reagieren. Es ist Ihnen als Wissenschaftler klar, dass das Verfahren in seiner ausgefeilten Form nicht mehr der Befragung der betreffenden Person bedarf. Die Messung der Gehirnströme über den Quantendetektor, wie sie beim Cyberspace bereits Stand der Technik ist, genügt schon, um zum Beispiel die Gruppe an Menschen herauszufinden, die Mathematiker und Golfer sind. Das bedeutet, dass mit Cyberspace-Programmen, die über Satelliten ausgestrahlt werden, Angehörige einer bestimmten Nation oder eines bestimmten Dialektes, einer bestimmten Berufsgruppe identifiziert und gezielt mit Psychocomputerviren infiziert werden können. Hm. Oh Gott! In naher Zukunft wird es uns möglich sein, eine beliebige Personengruppe geistig auszulöschen. Das Management der europäischen Autoindustrie, um nur ein Beispiel zu nennen. Du bist ein Satan. Danke, aber ich liebe dich. Und ich habe den Mitschnitt deiner Kassette weitergegeben. Ich habe dich also verraten, teure Amantha. Ich musste das tun. Es gab keine andere Möglichkeit. Okay. Von einem Schwein wie dir habe ich nichts anderes erwartet.